Im Sommer desselben Jahres war Wahlkampf. Helmut Kohl gewann, die CDU regierte weiter. Zwei Tage nach der Bundestagswahl gab der damalige Arbeitgeberpräsident Klaus Murmann eine Denkschrift heraus. Die Soziallast wird uns erdrücken, wenn wir untätig bleiben, heißt es darin. In dem Papier verglich der Bundesverband der Arbeitgeber die Löhne in Japan und Portugal mit den Löhnen in Deutschland und kam zu dem Schluss, dass letztere viel zu hoch seien. Der Verband forderte, dass Arbeit billiger werden müsse, nannte das aber die Arbeit entlasten. Er argumentierte gegen eine vermeintlich vorherrschende Vollkasko-Mentalität. Soziale Sicherung dürfe keine Vollversicherung für alle Risiken des Lebens sein. Außerdem war in dem Papier von der Möglichkeit der Zusammenlegung einzelner Leistungsträger die Rede. Genau das, die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, sollte später mit der Agenda 2010 Wirklichkeit werden.